Das Schlucken. Nachdem die Nahrung von den Zähnen zerkleinert wurde, schlucken wir den eingespeichelten Speisebrei hinunter. Mit dem Schlucken integrieren wir, nehmen wir auf. Schlucken ist Einverleiben. Solange wir etwas lediglich im Mund haben, können wir es noch ausspucken. Haben wir jedoch erst einmal etwas geschluckt, so ist der Vorgang nur noch schwer umkehrbar. An großen Brocken haben wir schwer zu schlucken. Ist der Brocken zu groß, können wir ihn gar nicht mehr schlucken. Manchmal muss man im Leben etwas schlucken, obwohl man eigentlich nicht will, zum Beispiel eine Kündigung. Es gibt schlechte Nachrichten, an denen man schwer zu schlucken hat. Gerade in solchen Fällen fällt es leichter, etwas zu schlucken, wenn wir etwas Flüssigkeit hinzugeben, besonders einen guten Schluck. Alkoholiker sagen in ihrer Sprache von jemandem, der viel trinkt, er schluckt viel, ist ein Schluckspecht. Der alkoholische Schluck soll meistens das Schlucken einer anderen, schwer schluckbaren Sache erleichtern oder sogar ersetzen. Man schluckt das Flüssige, weil es etwas anderes im Leben gibt, was man nicht schlucken kann und nicht schlucken will. So ersetzt der Alkoholiker durch das Trinken das Essen. Viel Trinken führt zu Appetitlosigkeit. Er ersetzt das Schlucken der harten, festen Nahrung durch den weicheren, einfacheren Schluck, den Schluck aus der Flasche. Es gibt eine ganze Anzahl von Schluckstörungen, so zum Beispiel ein Kloßgefühl im Hals oder auch Halsschmerzen wie die Angina, die alle das Gefühl des Nicht-mehr-Schlucken-Könnens vermitteln. In solchen Fällen sollte sich der Betroffene immer fragen, was gibt es zurzeit in meinem Leben, was ich nicht schlucken kann oder nicht schlucken will? Unter den Schluckstörungen gibt es noch eine recht originelle Variante, nämlich das Luftschlucken, auch Aerophagie genannt, was wörtlich Luftfressen heißt. Der Ausdruck macht deutlich, was hier geschieht. Man will etwas nicht schlucken, nicht einverleiben, täuscht aber Bereitwilligkeit vor, indem man Luft schluckt. Dieser vertuschte Widerstand gegen das Schlucken äußert sich dann etwas später als Aufstoßen und rektaler Luftabgang.